Transparenz durch regelmäßige Berichte. Als erstes sollten Bund und Länder regelmäßig Bilanzen veröffentlichen, die erklären, in welchem Zustand sich die Infrastruktur befindet. Und zwar für alle Bereiche, von den Straßen bis zum Stromnetz, von den Schienen bis zu den Schulen. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es jedoch nicht. Denn solche Berichte gibt es zwar, aber sie erscheinen nicht jährlich für alle Bereiche. Außerdem listen sie oft nur aus, was für Infrastrukturen ausgegeben wurde. Diese Eurobeträge sagen jedoch nichts über den Zustand aus, in dem sich Schulen, Straßen und Gleise befinden. Aus einer genaueren Bilanz müsste sich unmittelbar ergeben, welche langfristigen Investitionen aufgrund der Bestandsaufnahme in den nächsten 10 Jahren anstehen. Behörden könnten besser planen. Und bei Wahlen wäre immerhin klar, ob die bisherigen Regierungen ihren Job gut gemacht haben. Zudem könnten Medien Tendenzen besser erkennen. Haben PolitikerInnen immerhin angefangen, den Zustand der Infrastruktur zu verbessern, oder sind die Infrastrukturschulden während ihrer Amtszeit noch weiter angewachsen? Investitionen verstetigen durch Investitionsfördergesellschaften. Infrastrukturinvestitionen sollten abgekoppelt werden von der Konjunktur. Aktuell wird vor allem dann in die Infrastruktur investiert, wenn die Haushaltslage gut ist. Langfristige Investitionen gedeihen in einem solchen Ökosystem nicht gut. Ausgaben für Infrastruktur müssen daher verstetigt werden, indem fortlaufend und verlässlich Geld in Schulen, Schienen und diverse Netze fließt. Nur so können Behörden und Unternehmen gleichermaßen planen, also Personal und Material bereithalten. Außerdem profitiert der Staat von günstigen Preisen, wenn er antizyklisch investiert, also dann, wenn die Nachfrage allgemein gerade niedrig ist. Ein Mittel zur Verstetigung von Investitionen könnten Investitionsfördergesellschaften sein, wie sie auch der wissenschaftliche Beirat des BMWK empfiehlt. Sie müssten langfristig und auf klarer gesetzlicher Grundlage Geld aus öffentlichen Haushalten bekommen und könnten so dauerhaft das notwendige Personal für schnelle, kompetente Planungen vorhalten. Natürlich gilt es auch hier, komplexe Fragen zu klären. So müssen die Kommunen eigenständig planen und bauen können und dürfen nicht vom jeweiligen Land oder vom Bund gesteuert werden. Gleichzeitig müssen diejenigen Stellen von Bund und Ländern, die das Geld gegeben haben, natürlich prüfen können, ob die Mittel korrekt ausgegeben und wirklich in Infrastruktur investiert werden. Das klingt nach den umstrittenen Schattenhaushalten der Ampel. Aber solche Investitionsfördergesellschaften könnten transparenter gestaltet werden und besser zu kontrollieren sein. Vorbild könnte etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft sein. Die DFG wird durch Milliarden aus dem Haushalt finanziert. WissenschaftlerInnen können Geld für langfristige Projekte beantragen und die DFG entscheidet nach klar definierten Kriterien, wer das Geld bekommt. Kommunen entschulden. Viele Kommunen in Deutschland haben enorme Schulden angehäuft, auch weil sie Dinge bezahlen müssen, die sie nicht beschlossen haben und die sie kaum beeinflussen können. Sozialleistungen etwa beschließt der Bund, bezahlen müssen sie zum großen Teil die Kommunen. Außerdem haben sie wenig Spielraum, selbst Einnahmen zu erzielen. Auch wirkt sich verheerend aus, dass wirtschaftlich schwache Regionen relativ hohe Sozialleistungen zahlen müssen und daher deutlich weniger in Infrastruktur investieren können, mit der Folge, dass wohlhabendere Menschen und Betriebe oft abwandern. Das führt schnell in einen Teufelskreis. Vieles spricht daher dafür, das sogenannte Konnexitätsprinzip wieder zu befolgen. Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. In der Regel wäre das der Bund, mitunter auch das jeweilige Bundesland, denn diese beiden Ebenen entscheiden in unserem föderalen Staat über gesetzliche Verpflichtungen zu kommunalen Ausgaben. Das würde den Städten und Gemeinden mehr finanziellen Spielraum für Investitionen verschaffen. Um die Altschulden zu beseitigen, könnten Länder außerdem Investitionsförderprogramme nach dem Beispiel der Hessenkasse aufsetzen. Das Land Hessen tilgt für überschuldete Gemeinden deren Kassenkredite. Einen Teil der Schuld stottern die Kommunen danach mit 25 Euro pro Einwohner in und Jahr bei der Hessenkasse ab. Ein eher symbolischer Betrag. Den Rest trägt das Land.